machst auf Ganzamandu, halbe Portion. Deine Traumfrau ist meine letzte Option. In meiner Hand ist dein Bündel bares Geballt. Dein Jahresgehalt ist mein Tagesgehalt. Damn, ich brauche keine Marken zu nennen. Dein Wochenend-Party-Dress trag ich zum Pen. Bam, guck mal, so lebt dieser Mann. Dein Eau de Toilette ist mein Deodorant. Bei Six mietest du Leihwagen, wie mein Zweitwagen. Meine Fahrradkeller fix würdest du heiraten. Ich hab den Baywatch, David Hasselhoff Blick. Dein Urlaub ist mein Wochenendtrip. Deine Wampe sieht so furchtbar aus. Meine Wampe ist ein Wohlstandsbauch. Während der Kamm meines Friseurs durch mein Kurzhaar braust, sehen deine Augenbrauen wie mein Schnurrbart aus. Ich bin drauf, hab das Puder an meinem Ring. Heute bin ich blau, super, noch ein Drink. Shit, an meinen Augen hab ich untenrum ein Ring. Meine Augen werden blau, Super Saiyajin. Let's get it, bounce. Let's get it, bounce. Yeah, ich steh auf Uhren und Seide, Busen und Scheide. Und außerdem steh ich auf Booties wie Tribal Sounds. Let's get it, bounce. Das ist ultra harter Sound, schneid dir die Pulsschlagader auf. Dieser Track verbrennt dich so wie Vulkanlava. Ich bin Baller, ich 100 Bass, unterscharf und das war's. Mein Oberarm hat den Radius seines Stadions, dein Körper gleich meinem Unterarm. Mein Lächeln verzaubert Mädels ohnehin schon. Wenn du lächelst, fällt mir nur eins ein: Ronaldinho. Prinzipien sind gesetzt, doch eine weise Frage: Ist es eigentlich schlimm, dass ich Arme wie Beine habe? Denn wir trainieren keine Beine. Du siehst meinen Brustkorb wachsen und du lässt dir höchstens deinen Brustkorb wachsen. Ich bin das körperliche Maximum, bringe mit Wörtern Spaß, ich zum Check dein Girl ab und mach mit ihr im Taxi rum. Wir schieben Welle wie der Ozean. Baller Cameron Diaz, während du nen Schwulen am Telefon hast. So wie Domian. Ladies lieben meine Oberarme und du musst es wegen extremer Knoblauchfahne in die Notaufnahme. Du besorgst dir Kanten in deinen Videos. Die Statur dieser Kanten haben die Schlampen in mein Video. Ich bin drauf, hab das Puder an meinem Ring. Heute bin ich blau, super, noch ein Drink. Shit, an meinen Augen hab ich untenrum ein Ring. Meine Augen werden blau, Super Saiyajin. Let's get it, bounce. Let's get it, bounce. Yeah, ich steh auf Uhren und Seide, Busen und Scheide. Und außerdem steh ich auf Booties wie Tribal Sounds. Let's get it, bounce. Das ist ultra harter Sound, schneid dir die Pulsschlagader auf. Dieser Track verbrennt dich so wie Vulkanlava rauf.